Die NPD ist da, die NPD bleibt da und die NPD lässt sich von den volksverräterischen Parteien in dieser Republik nicht verbieten, liebe Freunde. Das Ergebnis des Urteils war zweifelsohne gut für uns. Die Begründung, da muss man dem Bundesverfassungsgericht in der Tat in vielen Punkten widersprechen. Ich möchte jetzt nicht das ganze Urteil hier darlegen, aber dass es neuerdings nach der Rechtsprechung des höchsten deutschen Gerichts verfassungsfeindlich sein soll, sich zum eigenen Volk zu bekennen, das Abstammungsprinzip zu vertreten, das in Deutschland über 100 Jahre geltendes Recht war, dass es verfassungsfeindlich sein soll, das eigene Volk erhalten zu wollen, die eigene Kultur und die eigene Nation. Dazu kann ich nur sagen, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Diese Schlussfolgerung des Gerichts war offensichtlich politisch motiviert, um dem Bundesrat hier irgendwas noch an die Hand zu geben, damit er nicht ganz so blamiert war, dass sein Verbotsverfahren gescheitert ist. Aber wenn es tatsächlich verfassungsfeindlich sein soll, für das Lebensrecht des eigenen Volkes einzutreten, wenn das verfassungsfeindlich ist, liebe Freunde, dann bin ich gern verfassungsfeindlich und dann bin ich darauf stolz. Denn lieber bin ich verfassungsfeindlich als volksfeindlich, liebe Freunde. Und wir dürfen uns von dieser Urteilsbegründung nicht einschüchtern lassen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen weiter zu unseren Prinzipien stehen. Das wird die NPD auch tun. Die NPD wird weiterhin das Abstammungsprinzip vertreten, auch wenn es bestimmten Leuten nicht passt. Das werden wir weiterhin tun und dann werden wir mal sehen, ob dann gegebenenfalls da weitere Verfahren kommen, werden wir mal schauen. Nach diesem Verbotsverfahren kam natürlich dann direkt das Geschrei, ja, wenn wir die NPD nicht verbieten können, dann müssen wir irgendwas anderes machen, um die Partei hier kalt zu stellen, dann will man ihr die Finanzierung entziehen. Dazu muss ich auch mal eins ganz klar sagen, weil da vielfach Verwirrung herrscht. Dieses Bestreben, die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen, ist gegenwärtig nichts anderes als ein Gedankenspiel irgendwelcher Politiker, insbesondere wieder mal im unrühmlichen Bundesrat, der hier einfach nur eine neue Sau durchs Dorf treibt. Soweit ersichtlich ist noch kein konkreter Gesetzentwurf ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden. Soweit ersichtlich bestehen für ein solches Unternehmen im Moment auch überhaupt keine Mehrheiten. Und deshalb ist es für uns wichtig, klarzustellen, dass hier für uns im Moment überhaupt keine Gefahr droht. Und wenn der Bundesrat auch wieder meint, hier blödsinnige Gesetze erlassen zu wollen, dann kann ich ihm jetzt schon versprechen, ein solches Gesetz wird selbstverständlich wieder in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht landen. Da wird die NPD selbstverständlich gegen vorgehen. Und da kann sich der Bundesrat, wenn er will, gerne auch noch die dritte juristische Klatsche abholen, meine Damen und Herren. Nach der Verhandlung in Karlsruhe bin ich vielfach gefragt worden, ja, Herr Richter, jetzt ist ja festgestellt worden, dass die NPD bedeutungslos ist. Was soll das überhaupt noch? Sperren Sie den Laden jetzt zu? Ich habe dann immer geantwortet, dafür, dass die Partei angeblich bedeutungslos ist, ist in Karlsruhe aber ganz schön großer Zirkus veranstaltet worden über ein paar Jahre hinweg. Also so bedeutungslos kann die Partei ja wohl nicht sein, ne? Und dass die NPD nicht bedeutungslos ist, das sehen wir hier im Saarland ganz besonders. Denn gerade hier im Saarland haben wir nicht nur die 4% von 2004, wo wir mal sagen konnten, ja, da haben wir mal gutes Ergebnis eingefahren und da zehren wir jetzt immer davon. Das war nur ein Wink des Wählers, was im Saarland alles möglich ist. Seitdem haben wir aber noch viele andere Erfolge eingefahren. Wir sind in der Saar hier personell sehr gut aufgestellt. Wir haben Kandidaten für den Landtag aufgestellt, die politisches Handwerk beherrschen. Das sind keine Trittbrettfahrer, die einfach mal auf den Erfolgszug einer Partei aufspringen. Eine bestimmte Partei, deren Namen ich jetzt hier mal gerade nicht ausspreche. Hier haben wir Leute, die seit Jahren in Kommunalparlamenten aktiv sind, die im Saarland hier verwurzelt sind, die, wie gesagt, ihr Handwerk beherrschen und die im saarländischen Landtag den etablierten Parteien mal richtig auf die Finger klopfen werden. Wir haben des Weiteren die Unterschriftensammlung für die Landtagswahl hier ohne externe Hilfe, ohne externe personelle Hilfe hier abschließen können. Manche haben ja gedacht, die NPD schafft es ja vielleicht gar nicht mehr, die Unterschriften zu sammeln. Wir haben das Gegenteil bewiesen. Die NPD steht bei dieser Landtagswahl flächendeckend auf dem Stimmzettel. Wir haben des Weiteren 5 kommunale Mandate hier im Regionalverband Saarbrücken, insbesondere auch in der Regionalversammlung, die ja hier in diesen Räumlichkeiten auch hin und wieder mal tagt. Und deswegen finde ich es auch nur recht und billig, dass dann, wenn die NPD in der Regionalversammlung vertreten ist, sie auch hier in den entsprechenden Räumlichkeiten dann auch zu Gast sein darf. Wir haben des Weiteren bei der Bürgermeisterwahl in Mettlach in diesem Jahr, habe ich als Spitzenkandidat, als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und fast 10% der Stimmen geholt. Das heißt, hier im Saarland gibt es ganz enormes rechtes Potenzial, das wir entsprechend nur in Wählerstimmen umsetzen müssen. Und da sind wir im Moment auch dran. Die NPD hat eine Vielzahl von Wahlkampfaktionen gestartet und wird bis zur Wahl auch noch die ein oder andere kreative Aktion starten. Ich möchte jetzt vielleicht mal ein paar Punkte aufzählen. Wir haben alle so einen leichten juristischen Einschlag, aber das möge man mir verzeihen. Das ist bei mir berufsbedingt, dass ich das immer auch mal unter dem juristischen Aspekt ein bisschen beleuchten muss. Aber es gibt auch hin und wieder auch bei den einzelnen Sachen ein bisschen was zu lachen. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, dass die NPD an der Saar hier für einen sauberen Wahlkampf steht und für einen Wahlkampf, der Recht und Gesetz beachtet. Das scheinen andere Parteien nicht so zu sehen. Insbesondere die AfD 2.0, die mal Alpha hieß und die sich jetzt LKR nennt, also nicht LKA, sondern LKR, die haben, so wie sie es für uns jetzt dargestellt hat, ob das jetzt tatsächlich so war, muss noch geprüft werden, aber sie scheinen ihren Wahlkampf hier an der Saar maßgeblich zu finanzieren über Mittel der Fraktion im Europäischen Parlament, der EKR, also die Europäischen Konservativen und Reformisten. Und da hat die NPD als erste Partei den Generaldirektor für Finanzen beim Europäischen Parlament eingeschaltet und hat gesagt, Moment, es hat den Anschein, dass hier Unionsmittel zweckentfremdet werden für parteipolitischen Wahlkampf hier an der Saar. Das möge mal genau geprüft werden. Das wird im Moment auch geprüft, sowohl vom Europäischen Parlament als auch vom Präsident des Deutschen Bundestages. Das heißt, hier haben wir die Augen offen und lassen nicht zu, dass hier bestimmte Parteien hier querschießen und unfairen Wahlkampf betreiben. Speziell zum Thema Parteienfinanzierung möchte ich auch die Frau Ministerpräsidentin ansprechen, die Spitzenkandidatin hier der CDU, die nämlich ihr Landtagswahlprogramm beim Finanzministerium hat durchrechnen lassen. Das war ganz interessant, dass plötzlich abends gemeldet worden, ja, die CDU hat ihr Landtagswahlprogramm vom Finanzministerium durchrechnen lassen und dabei ist rausgekommen, dass die und die Forderung so und so viel kostet oder finanzierbar ist oder nicht finanzierbar ist und so weiter. Das hat natürlich berechtigterweise Kritik hervorgerufen, weil man gesagt hat, ja, ist das Finanzministerium jetzt dafür da, um Parteiprogramme durchzurechnen? Der Finanzminister hat daraufhin gesagt, das ist ja gar kein Problem, das ist ja generell so üblich, das können ja alle Parteien in Anspruch nehmen, nur außer der CDU hat es bisher niemand gemacht. Daraufhin haben wir von der NPD gesagt, ja, wenn das so ist, Herr Minister, dann nehmen wir Sie beim Wort. Hier ist unser Landtagswahlprogramm. Bitte rechnen Sie mal unsere Forderungen durch nach kostenlosem Mittagessen für die saarländischen Schüler, nach der Abschaffung der Kita-Gebühren und der Kindergartengebühren und eben der Einführung kostenlosen Schulessens. Was hat der Minister gemacht? Er hat ein paar Tage später erklären lassen, ja, die CDU wird dann das Durchrechnen vom Finanzministerium dann bezahlen und weitere Prüfungen werden nicht vorgenommen. Da scheint man ja also richtig Angst zu haben vor dem Wahlprogramm der NPD, dass man erst großartig ankündigt, das ist ein Service, der allen Parteien zum Nutzen gereichen kann. Und wenn die NPD dann kommt, dann heißt es plötzlich, ah nee, war doch was anderes, machen wir doch nicht. Also das ist schon sehr interessant. Dann haben wir im Saarland die Arbeitskammer. Werden sich manche fragen, was ist das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Die Arbeitskammer des Saarlandes ist eine Vertretung der Arbeitnehmer. Allerdings eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, in der jeder Arbeitnehmer ja Zwangsmitglied ist und diesen ganzen Verein mit Zwangsmitgliedern, mit Zwangsbeiträgen dann finanzieren muss. Solch eine Institution braucht man im ganzen Bundesgebiet nicht, nur im Saarland. Weil man im Saarland ganz besonders bestrebt ist, abgehalfterte Politiker dann in solche Institutionen zu entsorgen, damit sie aus den Füßen sind, damit sie versorgt sind. Die Arbeitskammer hat aber noch eine wichtige Aufgabe aus Sicht der etablierten Parteien. Sie ist nämlich insbesondere dafür da, um Politik zu machen. Das sieht man dann häufig dadurch, dass die Arbeitskammer so Podiumsveranstaltungen durchführt. Neulich ist der Herr Dr. Keilitz rumgetingelt, der Verbotsgutachter, ein Experte für Rechtsextremismus. Das ist sehr, sehr großes Betätigungsfeld der Arbeitskammer. Und weil sie so gern gegen rechts kämpft, hat sie jetzt neulich auch eine Wahlempfehlung herausgegeben, in der sie insbesondere gefordert hat, die Arbeitnehmer im Saarland mögen doch bitte keine rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien wählen. Ich habe daraufhin die Arbeitskammer mal angeschrieben und habe gesagt, liebe Arbeitskammer, ich dachte immer, Sie seien dafür da, die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Wahlaufrufe zu verteilen gehört sicherlich nicht zu Ihren Aufgaben. Bitte nehmen Sie diesen Wahlaufruf sofort wieder raus. Die Arbeitskammer hat sich nicht gerührt, hat nicht reagiert. Daraufhin habe ich einen Eilantrag am Verwaltungsgericht gestellt, dem dann direkt auch stattgegeben worden ist. Und die Arbeitskammer wurde verpflichtet, diesen Wahlaufruf zu entfernen. Auch hier kann ich nur wieder an die Adresse all der, wie man im Saarland so schön sagt, Dummschwätzer und selbsternannten Experten ganz klar die Ansage richten, sollten weitere öffentlich-rechtliche Institutionen meinen, gegen ihre Pflicht zur staatlichen und politischen Neutralität verstoßen zu müssen, sollen sie gerne so weitermachen. Ich verspreche Ihnen, jeder Einzelne wird von mir abgemahnt und jeder Einzelne bekommt auch eine einstweilige Anordnung vom Verwaltungsgericht, wenn es sein muss, liebe Freunde. Wir hatten dann eine Podiumsdiskussion im Duttweiler Bürgerhaus. Hatte der Regionalverband hier veranstaltet, also die Volkshochschule im Regionalverband, hatte alle möglichen Parteien eingeladen, nur die NPD wieder nicht. Ich habe den Regionalverbandsdirektor angeschrieben, Herr Gillow, den ich auch in der Regionalversammlung immer so mit ihm ab und zu mal so ein bisschen diskutiere. Und da kam auch zurück, nein, die NPD ist ja auch völlig bedeutungslos, die wird ja gar nicht eingeladen. Komisch, dass das Verwaltungsgericht dann gesagt hat, nee, die NPD ist sehr wohlbedeutend, weil sie insbesondere hier 5 kommunale Mandate hat, 10% bei der Bürgermeisterwahl in Mettlach hatte und weil sie hier entsprechende Verankerung hat. Uns nicht sein kann, dass eine Partei, die hier in der Regionalversammlung sitzt, bei einer Podiumsdiskussion nicht eingeladen wird. Deswegen wieder Eilantrag am Verwaltungsgericht, wieder stattgegeben. Plötzlich habe ich dann bei der Podiumsdiskussion mit am Tisch sitzen dürfen. Und ich möchte jetzt nicht in alle Einzelheiten gehen, was bei der Podiumsdiskussion alles Lustiges passiert ist, aber eine kleine Anekdote möchte ich erzählen. Nämlich, da gab es die Spitzenkandidatin der Grünen, die da auch mit am Tisch saß. Ich hatte einen Namen vergessen, irgend so Doppelname, keine Ahnung, konnte ich mir nicht merken. Nur, die hat erst mal ein Drittel ihrer Redezeit damit zugebracht, sich künstlich drüber zu echauffieren, dass ich da sitze. Habe ich gesagt, umso besser, in der Zeit kann sie keinen anderen Unfug erzählen. Nur das Beste war dann, sie hat dann noch erzählt, ja, also sie wird schon merken, dass ihr Herz und ihr Blutdruck und ach du lieber Gott und im Himmels Willen. Und da habe ich dann, als das nächste Thema die innere Sicherheit kam, konnte ich es mir nicht verkneifen und musste wirklich sagen, auch auf die Gefahr hin, dass meine Kollegin hier von den Grünen mit dem Doppelname gleich wieder hyperventiliert, sich die Haare rauf oder die Wand hochgeht, aber die unbequemen politischen Wahrheiten müssen Sie sich anhören und am besten nehmen Sie das nächste Mal ein paar Beruhigungsmittel mit, dann können Sie die Wahrheit vielleicht besser ertragen, liebe Freunde. Ein kleines Bonbon haben wir noch. Das ist im Moment, der Torpedo ist sozusagen noch im Rohr. Und zwar hat der Saarländische Rundfunk ja auch eine Elefantenrunde geplant mit den Spitzenkandidaten aller Parteien zur Landtagswahl. Aller Parteien? Nein. Eine Partei wurde natürlich nicht eingeladen und dreimal darf man raten, welche. Da ist natürlich auch wieder ein Verfahren anhängig. In erster Instanz haben wir da leider verloren. Beschwerde ist eingelegt. Schauen wir mal, was ist das OVG dazu sagt, aber auch hier gilt wieder der Grundsatz, hier wird gekämpft bis zur letzten Instanz und da kann es vielleicht auch die eine oder andere Überraschung noch geben. Wir sehen also, die NPD führt hier einen durchaus kreativen Wahlkampf. Das sind alles zusätzliche Aktionen, die wir zu all den anderen Wahlkampfmaßnahmen durchführen. Wir stellen Videos ins Netz zu aktuellen Themen. Wir hängen natürlich Plakate auf. Wir führen natürlich Infostände durch. Wir machen natürlich Verteilaktionen. Aber diese zusätzlichen Punkte zeigen natürlich, dass die NPD hier ein Faktor ist. Und da fragt man sich halt auch immer, ja, wo ist denn diese andere Partei, die da angeblich doch der große Heilsbringer jetzt sein soll und auch angeblich hier als Alternative dienen soll. Und da fragen mich auch immer die Leute am Infostand natürlich, ja, die haben doch viel bessere Chancen da von der AfD, warum sollen wir überhaupt euch wählen? Ihr seid ja eh jetzt angeblich da bedeutungsloser, was auch immer. Sage ich, ja, nein, eben nicht. Warum sollt ihr uns wählen und nicht die Scheinalternative? Da kann ich jetzt auch wieder aus persönlicher Anschauung einiges zu sagen, denn ich sitze ja mit dem Landesvorsitzenden der AfD hier in der Regionalversammlung, dem Herrn Dörr. Der Herr Dörr ist ein netter Kerl. Das ist richtig. Nur ich konnte von ihm leider politisch noch nicht so viel wahrnehmen. Seit 2014 sitzen wir jetzt hier gemeinsam. Regelmäßig bei den Haushaltsberatungen stelle ich den Antrag zum Beispiel, dass die Leistungen für sogenannte Asylbewerber ersatzlos gestrichen werden sollen, weil in Deutschland jemand, der aus sicheren Drittstaaten einreist, gar nicht rechtmäßigerweise Asyl beantragen und zugesprochen bekommen kann und deswegen diese ganzen Mittel rechtswidrig ausgezahlt werden. Da hätte ich gedacht, dass vielleicht da die AfD irgendwie vielleicht mal sagt, ja, wir stellen vielleicht unterstützen den Antrag oder wir stimmen da vielleicht auch dann mal dafür oder wir melden uns da mal zu Wort und sagen richtig oder vielleicht stellen wir ja auch einen eigenen Antrag. Nur da kommt einfach nichts. Da duckt man sich einfach weg, weil man Angst hat, man könnte ja vielleicht wieder mit irgendwelchen Ausschlussverfahren überzogen werden. Und genau das muss man auch hier nochmal zur Kenntnis nehmen. Die Saar-AfD zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass sie sich gegenseitig ausschließt, dass sie gegenseitig sich schlecht macht, bundespolitisch, landespolitisch jeweils, die verschiedenen Parteiebenen, und dass jeder Angst hat, irgendwas zu sagen und dann nachher wieder irgendwo anzuecken. Da kann ich nur sagen, wer für wirkliche Meinungsfreiheit ist, wer in einer Partei Mitglied sein möchte, wo er das sagen kann, was er denkt, der muss zwangsläufig zur NPD kommen, denn hier gibt es keine Gesinnungsjustiz, hier gibt es keine Denkverbote. Bei uns kann jeder sagen, was er denkt, was er für richtig hält. Und das ist eigentlich auch das, was in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte, liebe Freunde. Und viele Wähler konnten sich ja auch selbst live davon überzeugen, was passiert, wenn AfD gewählt wird. In verschiedenen Gemeindeparlamenten kommen die Mandatsträger gar nicht mehr, sind einfach weg, kassieren aber natürlich weiterhin ihre Aufwandsentschädigung. In anderen Parlamenten, wie zum Beispiel in der Regionalversammlung, ist die AfD dann zwar da, aber macht nichts. In anderen Parlamenten wiederum, Saarbrücker Stadtrat zum Beispiel, hat sich die Fraktion nahezu komplett zerlegt. Das war übrigens auch noch was, muss ich auch noch erzählen, bei der Podiumsdiskussion da im VHS-Gebäude war ja auch das letzte verbliebene AfD-Stadtratsmitglied aus Saarbrücken noch anwesend. Und da sind dann auch so Sachen dann gefragt worden, Herr So-und-so, wie stehen Sie denn zum Beispiel zur Äußerung von Herrn Höcke, jetzt hier mit Denkmal und so. Und dann war natürlich die erste Aussage, ja, es ist unerträglich, er distanziert sich, um Gottes Willen, wie kann man sowas sagen und so. Dann ist dann die Frage gestellt worden, ja, was ich denn davon halte. Und ich sagte, ja, also ich bin jetzt nicht für den Höcke verantwortlich, also der ist möglicherweise in der falschen Partei, kann ja vielleicht mal über Wechsel nachdenken, ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, was der sagt. Und mit dem Denkmal, also hätte man vielleicht auch ein paar Gelder sparen können dabei. Aber gut, kann man so stehen, wie man will. Aber dass man sich hier öffentlich hinstellt, dass sich dann die AfD von AfD distanziert. Und also das ist ein völliger Wahnsinn. Und da kann man sich lebhaft vorstellen, was passieren wird, wenn diese Herrschaften in den Landtag gewählt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass die Wähler das erkennen, dass sie sehen, dass es authentische nationale Politik für den deutschen Bürger und für den deutschen Wähler eben nur mit dem nationalen Original gibt, nur mit der NPD. Und dass es deswegen keine Illusion ist. Der Landesvorsitzende hat eben gesagt, ja, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Genauso ist es. Ich möchte aber noch einen weiteren Spruch uns hier allen noch mal mitgeben, der auch extrem wichtig ist. Dass man nämlich das Unmögliche versuchen muss, um das Mögliche zu erreichen. Und 2004 haben schon viele gesagt, es ist völlig illusorisch, dass ihr überhaupt über 1% kommt. Nachher hatten wir 4%. In Sachsen seinerzeit war auch irgendwie klar, naja, die könnten vielleicht in den Landtag kommen. Nachher sind sie mit über 9% in den Landtag eingezogen. Wenn man seine Stärken kennt, wenn man seine Stärken ausspielt und wenn man geschlossen für die Sache zusammensteht, dann ist sehr viel mehr möglich, als man jetzt im ersten Moment vielleicht denken könnte. Und es ist vor allem sehr viel mehr möglich, als die eine oder andere Umfrage jetzt vielleicht nahelegen könnte. Denn das wichtigste Pfund, das wir Nationaldemokraten haben, besteht darin, dass wir Idealisten sind. Wir sind keine Karrieristen wie die Herrschaften von der AfD, die auf den fahrenden Zug aufspringen, um sich im Landtag dann versorgen zu lassen. Wir sind Idealisten, die seit über 50 Jahren für unser Volk kämpfen. Eine Partei, die zwei Verbotsverfahren überstanden hat. Wir haben auch schon Zeiten überstanden, wo wir nicht in der staatlichen Parteienfinanzierung waren. Deswegen, selbst wenn die gestrichen würde, die NPD kämpft nicht um Gelder, die NPD kämpft um unser Volk. Und deshalb müssen wir uns hier auf unsere Stärken besinnen. Wir müssen zusammenstehen. Wir müssen alle internen Streitigkeiten hinten anstellen, denn sie nützen nur unseren Feinden und den Feinden unseres Volkes. Und deswegen ist es möglich, liebe Freunde. Deshalb ist der Landtagseinzug möglich, denn ansonsten würde ich das hier auch nicht einfach so machen. Ich trete hier nicht an, einfach so als Zählkandidat, als Spitzenkandidat, muss man sagen, ja, brauche ich als Spitzenkandidat, muss ja irgendjemand machen. Ich trete bei dieser Wahl an mit dem Anspruch, in den saarländischen Landtag einzuziehen, liebe Freunde. Und wenn wir dort einziehen, wenn wir dort einziehen, dann verspreche ich euch, dass ich dann, so wie es hier steht, dort ordentlich aufräumen werde. Deshalb, liebe Freunde, ran ans Werk, alle Kräfte bündeln, NPD in den Landtag, lasst uns gemeinsam aufräumen. Dankeschön.